Du also, mein Kind, werde stark durch die Gnade, die da ist in Christus Jesus. Und was du von mir vernommen hast unter Hilfe vieler Zeugen, das lege du bewährten Menschen vor, die tauglich sein mögen, auch andere zu lehren. Gib dich zur Leidensgenossenschaft her als ein rechter Streiter Christus Jesus. Wer in Kriegsdienst geht, der verpflicht sich nicht in Geschäfte der Nahrung, damit er dem, der ihn zum Dienst geworben hat, gefalle. Auch einer, der den Ringkampf mitmacht, wird nicht begrenzt, er kämpfe denn ordnungsmäßig. Der Landmann, der seine Arbeit daran setzt, soll den ersten Teil auch an der Frucht haben. Verstehe, was ich sage, der Herr wird dir ja in allem das Verständnis geben. Gedenke an Jesus Christus, der auferweckt ist von den Toten, der da ist aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, durch welches ich Leiden zu tragen habe bis zu Fesseln, als wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Darum ertrage ich alles wegen der Auserwählten, damit auch sie das Heil erlangen, das in Christus Jesus ist, samt ewiger Herrlichkeit. Bewährt ist das Wort, sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben, dulden wir, so werden wir mitherrschen, verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen, werden wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann unmöglich sich selbst verleugnen. Daran sollst du erinnern und beschwören vor dem Herrn, dass man keine Wortstreiterei führe, was zu nichts nütze ist, zur Verstörung derer, die darauf hören. Trachte dich vor Gott zu bewähren, als Arbeiter, der keine Scheu kennt und der das Wort der Wahrheit in seiner Schärfe braucht. Das verwerfliche Reden ins Leere halte dir ferne, sie werden nur immer weiterkommen in der Gottlosigkeit, und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebsschaden. Dahin gehören auch Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgekommen sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen, und zerrütten bei manchen den Glauben. Doch der feste Grund Gottes steht und hat zum Siegel das Wort, der Herr hat die Seinigen erkannt und, es lasse ab von der Ungerechtigkeit, jeder, der den Namen des Herrn nennt. In einem großen Hause gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Fegt nun einer solches bei sich aus, so ist er ein Gefäß zur Ehre, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereit. Meide die Lüste der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Den törichten und meisterlosen Grübeleien aber weiche aus, im Bewusstsein, dass sie nur Streitigkeiten hervorbringen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern liebreich sein gegen jedermann, zum Lehren geschickt, gelassen Böses tragend, in Sanftmut zurechtweisend die Widersacher, ob ihnen Gott nicht noch Reue schenken möge zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden, heraus aus des Teufels Netz, von ihm gefangen für Gottes Willen.